Lass um Himmel uns wandern, weg vom irdischen Staube. Uns verbindet einander unser teuerster Glaube. Jesus hält uns zusammen, in ihm sind wir Geschwister, mit dem heiligen Namen. Denn man nennt uns Christen, Jesus hält uns zusammen, in ihm sind wir Geschwister, mit dem heiligen Namen. Denn man nennt uns Christen. Jesus lässt uns nicht wanken und wir haben erfahren, er kann heilen die Kranken und in Not uns bewahren. Jesus hält uns zusammen, in ihm sind wir Geschwister mit dem heiligen Namen, denn man nennt uns Christen. Jesus hält uns zusammen, in ihm sind wir Geschwister, mit dem heiligen Namen, denn man nennt uns Christen. Jesus hat uns vergeben, auf ihn wollen wir bauen, er schenkt ewiges Leben, doch man muss ihm vertrauen. Jesus hält uns zusammen, in ihm sind wir Geschwister, mit dem heiligen Namen, denn man nennt uns Christen. Jesus hält uns zusammen, in ihm sind wir Geschwister, mit dem heiligen Namen, denn man nennt uns Christen.